Die Trackstore Mix Mission 07. Listen Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. No. 07. Schönes kleines Mashup, was dann im Augenblick gerade durch die Gegend geistert. Steve Angelo und Laidback Luke vs. Robin S. Show Me Love vs. B. Stop and Go. Sunshine Live. Stauschau. In Hessen und Rheinland-Pfalz Gefahr durch Straßenglätte und Sichtbehinderung durch Nebel teilweise unter 50 Meter. Bitte fahrt vorsichtig. Mehr Infos zu Staus und Behinderungen auch bundesweit per Telefonnummer 11885. Kennwort Sunshine Live Stau. Die Trackstore Mix Mission 07. Sunshine Live. Powered by Trackstore. Der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Rückwärts spiel den Shit nochmal. Nochmal. Ey DJ, bring den Tune zurück, mach keine Faxen, die Leute spielen verrückt, der ganze Club brennt und alle schreien im Chor, schreien im Chor, schreien im Chor. Ey DJ. Nochmal. spielt verrückt, der ganze Club brennt und alle schreien wie Hurra. Der zweite Dance Chart Breaker von einer Truppe, von der man es am allerwenigsten erwartet hat, irgendwie. Culture Candela, ey DJ. Eigentlich ja eine Multikulti-Truppe aus Berlin. Aber nachdem jetzt die deutsche Top-Remixer-Truppe da irgendwie Bock drauf bekommen hat, Remixe von den Jungs anzufertigen, Toga Disco hat den Anfang gemacht mit dem Hammer-Remix, dem einzigartigen Remix von Hammer. Und jetzt hat Misha Moore nachgezogen. Und das musste ja was werden. ADJ im Misha Moore Remix. Playliste online unter www.sunshine-live.de. Ihr hört die Trackstar Mix Mission 07. Noch bis zum 1. Januar. Also bis weit ins neue Jahr hinein. 280 Stunden haben wir dann knapp zusammengemischelt für euch. So lang. So lang war es noch nicht. Der ganze Club brennt und alle schreien im Chor. Eure Mails, Motivationen, Anregungen, Grüße an die Message at sunshine-live.de. Jetzt. Titanic Music Radio. Beaten moonlight, kindness, always better than envy. Peaceful, are you really? Thank you. They're coming on like, they're coming on like, coming on like, they're coming on like, coming on like, they're coming on like sirens. They're coming on like, they're coming on like, coming on like, they're coming on like, they're coming on like, they're coming on like, coming on licking guitars, a little desperate girls looking for love, their women dressed like violets, whipping cigars, a little

We'll be right back. Tracks zum Mix Mission aus 7. Erik ist in The Mix. Der kann mich übrigens auch gerne mal besuchen auf meiner MySpace-Seite www.myspace.com/ericssl. Erik schreibt sich mit C, ganz wichtig. Und wenn ihr Lust habt auf eine richtig steile Party, wie wär's morgen Abend? Kurz reinfeiern, so in den 30. so ohne besonderen Anlass, samstagsabends. Da steigt nämlich die nächste Club Attack im Halifax in Himmelkron. Erik ist es L, also ich bin auch mit dabei. Mit vielen, vielen anderen. Starsplash, Frankie Tunes wird mit dabei sein. DJ Dean ist mit dabei. Sequencer natürlich, der Energizer. Coco Faye wird mit dabei sein. André Barnes. CGX wird auf dem Hardstyle Floor rocken, zusammen mit Sven E, den G-Style Brothers und den Pressureheads. Runde Veranstaltung, runde Party hier im Halifax in Himmelkron. Die Kenner der Szene kennen diese Location natürlich. Direkt an der Autobahn A9 gelegen, in der Nähe von Bayreuth. Morgen Abend Club Attack, würde mich freuen, wird eine rauschende Ballnacht mit Sicherheit. open now.